Die klassische liberale Idee ist, alle Individuen in gleicher Weise als autonom aufzufassen. Die klassische linke Idee, sich für die Schwachen einzusetzen. Die Identitätspolitik entwickelt aus diesen beiden progressiven Ideen die neue Vorstellung, ganze Kulturen als autonom und schützenswert zu betrachten, wobei nicht immer ganz klar ist, wie diese Gruppen zustande kommen. Überraschenderweise kann man einige frei wählen, andere nicht, weil sie sich über eine ethnische Essenz definieren. Frauen bilden eine große Gruppe. Die der Asian Americans ist kleiner und an der Ethnie festgemacht. Und die Gruppe der Missbrauchsopfer definiert sich über eine gemeinsame prägende Erfahrung. Der Gruppe non-binär können sich im Prinzip alle anschließen, die sich weder eindeutig als Mann noch eindeutig als Frau identifizieren. Die Gruppe der People of Color gestaltet keinen freien Zugang. Akzeptiert ist zwar, das Geschlecht zu wechseln, wenn man das Gefühl hat, im falschen Körper geboren zu sein. Nicht akzeptiert hingegen ist, sich beispielsweise als Asiate zu fühlen, der im Körper eines Weißen gefangen ist. Versuche, die Ethnie äußerlich etwa durch Operationen zu wechseln, sind im Vergleich zum Geschlecht äußerst selten und stoßen auf extreme Ablehnung, wie im Fall der Amerikanerin Rachel Dolezal, die als Weiße geboren wurde, sich aber als Schwarze identifiziert. Allein der Versuch der kanadischen Philosophin Rebecca Tuval, diesen Fall in der feministischen Forschungszeitschrift Hypatia als legitime Möglichkeit zu diskutieren, hat für Aufruhr unter Kolleginnen gesorgt und dazu geführt, dass die Herausgeber der Zeitschrift sich bei ihren Lesern für den Aufsatz entschuldigten. Tuval wurde von mehreren Seiten nahegelegt, den Text zurückzuziehen, weil sie sonst niemals eine Lebenszeitstelle an einer Universität bekäme. Wer eine Identitätspolitik verfolgt, spricht nicht als Einzelperson, sondern als Mitglied einer Gruppe, also als Mann mit türkischen Wurzeln, als Lesbe oder als Arbeiterkind. Minderheiten und strukturell benachteiligte Gruppen wollen zwar nicht ihre Gruppenzugehörigkeit, wohl aber wenigstens ihre Gruppenidentität selbst bestimmen, diese also nicht von anderen definieren lassen und sind daher durch das Prinzip Freiheit motiviert. In einigen Fällen schlägt Identitätspolitik allerdings in Stammesdenken um, das eine deutliche Trennlinie zwischen Innengruppe und Außengruppe zieht. Nicht betroffene Unterstützer der Identitätspolitik sind durch Fürsorge motiviert, die zur Hyperfürsorge werden und in autoritäre Rechthaberei umkippen kann.